Erster dies ist eine Botschaft über Babylon, die der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, erhalten hat. Zweiter stellt ein Banner auf einem kahlen Berg auf, ruft ihnen laut zu und winkt mit der Hand, damit sie durch die Tore der Herrscher ziehen. Dritter, ich selbst habe meine Auserwählten gerufen und meine Helden gesandt, damit sie meinen Zorn ausführen, denn sie sind fröhlich und stolz. Vierter, hört. Auf den Bergen ist ein Lärm wie von einem großen Heer, hört. Viele Königreiche und Völker versammeln sich, denn der Herr der Heerscharen stellt ein Kriegsheer zusammen. Fünfter, sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um die ganze Erde zu zerstören. Sechster, klagt. Denn der Tag des Herrn ist nahe, er kommt wie eine Zerstörung vom Allmächtigen. Siebter, deshalb werden alle Hände kraftlos werden und jedes Menschenherz wird den Mut verlieren. Achter, sie werden erschrecken, Krämpfe und Schmerzen packen sie, so dass sie sich wie eine Frau in den Wehen krümmen. Sie starren einander an, und ihre Gesichter glühen wie Flammen. Neunter, der Tag des Herrn kommt schon, grausam und mit großem Zorn, um die Erde zu einer Wüste zu machen und die Sünder von ihr zu vernichten. Zehnter, denn die Sterne am Himmel und ihre Sternbilder werden nicht mehr leuchten, die Sonne wird dunkel werden, wenn sie aufgeht, und der Mond wird sein Licht nicht mehr scheinen lassen. Elfter, ich werde die Welt für ihre Bosheit bestrafen und die Gottlosen für ihre bösen Taten. Ich werde den Stolz der Arroganten beenden und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Zwölfter, ich werde die Menschen seltener machen als Gold und die Sterblichen seltener als feinstes Gold. Dreizehnter, deshalb werde ich den Himmel erschüttern, und die Erde wird beben und von ihrem Platz bewegt werden, wenn der Herr der Herrscharen seinen Zorn zeigt und sein Tag des Zorns kommt. Vierzehnter, wie verscheuchte Gazellen und wie Schafe, die niemand sammelt, wird jeder zu seinem Volk zurückkehren und jeder in seine Heimat fliehen. Fünfzehnter, alle, die gefangen werden, wird man töten, und alle, die gefasst werden, sterben durch das Schwert. Sechzehnter, ihre Kinder werden vor ihren Augen getötet, ihre Häuser werden ausgeraubt und ihre Frauen missbraucht. Siebzehnter, ich stachle schon die Meder gegen sie auf, denn sie schätzen Silber nicht und mögen Gold nicht. Achtzehnter, ihre Bogen werden junge Männer töten, sie werden kein Mitleid mit ungeborenen Kindern haben und auch kein Mitleid mit anderen Kindern zeigen. Neunzehnter, und Babylon, das schönste aller Königreiche und der stolze Ruhm der Chaldäer, wird so zerstört werden, wie Gott Sodom und Gomorra vollständig zerstört hat. Zwanzigster, sie wird niemals wieder bewohnt sein, auch nicht für immer, Araber werden dort keine Zelte aufschlagen, und Hirten werden ihre Herden dort nicht lagern lassen. 21. Stattdessen werden sich Wüstentiere dort aufhalten, und die Häuser werden voller Urus sein. Strauße werden dort wohnen, und wilde Ziegen werden dort tanzen. 22. Hyänen werden in den Palästen heulen und Schakale in den prächtigen Häusern. Ihre Zeit ist bald da, und ihre Tage werden nicht lange dauern.